Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 11. Die Einwohner Beröas waren offener als die Leute in Thessalonich und hörten die Botschaft Gottes mit Interesse an. Tag für Tag forschten sie in den Schriften nach, um zu prüfen, ob Paulus und Silas tatsächlich die Wahrheit lehrten. Gott segne dieses Wort. Die Schrift durchsuchen. In diesem Bibeltext hier aus der Apostelgeschichte im Kapitel 17 lernen wir mehr, was es bedeutet, die Schrift zu durchsuchen, die Bibel zu durchsuchen. Und was das bedeutet, ist, dass wir hier verstehen, dass eben die dass Paulus eben auf seiner Missionärsreisen ja auf ganz verschiedene Menschen trifft und Gruppen und hier ein ganz besonderes Beispiel hat, wo eben die Leute, die Menschen, Paulus ja predigt und lehrt sie und teilt eben die gute Nachricht mit, ja, dass Jesus Christus eben gekommen ist und für uns gestorben ist am Kreuz für unsere Sünden und wieder auferstanden ist. Und hier sind die Leute aus Beröa, das sagen, das hört sich gut an, aber sie überprüfen das. Also sie durchsuchen die Schrift, um zu gucken, ob das, was Paulus und Silas nun hier lehren und predigen, auch wirklich aus der Schrift ist. Ja, also aus der Schrift hier, aus dem Alten Testament, also das Alte Testament, das Neue Testament war noch nicht da. Und es ist wichtig hier für uns zu verstehen, dass wir das auch wollen, wir, die wir Christen sind und Jesus Christus folgen, dass wir, ich habe das gesagt, bibelfest werden, ja, dass wir tagtäglich in der Bibel sind und nicht einfach Leuten irgendwie zuhören wollen, und dann wird irgendwas gesagt, was nun nicht bibelbasiert und Christuszentriert ist. Und es ist wichtig zu verstehen, dass in der heutigen Zeit gibt es, das war jetzt etwa 2000 Jahre, wo das nun fast stattgefunden hat mit in der Apostelgeschichte. Aber die Einladung ist heute genauso zu verstehen, dass vielerlei Weise leider Menschen die gute Nachricht verzerrt haben. Also es ist zum Schluss nicht Jesus Christus, der gelehrt wird, sondern irgendwas anderes. Und es, die einzige Möglichkeit, die wir haben als Christen, also wenn wir sagen, wir sind Christen und dass wir Jesus Christus folgen, ist selber in Gottes Wort zu gehen. Und nur dann und auch nur dann kann uns der Heilige Geist ins Herz sprechen, ob etwas uns zum Kreuz hinführt, also zu Jesus Christus, oder wegführt. Ja, das ist ganz wichtig. Und ohne das, right, dann können wir in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus ja sowieso nicht wachsen. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass wir selber die Schrift durchsuchen. Und ich möchte euch ermutigen, ja, wenn ihr also eine gute bibelbasierte, christusbasierte Übersetzung habt im Deutschen, ja, dann haben wir zum Beispiel ist die Lutherbibel da, Lutherbibel 1984, ist gut lesbar oder paraphrasiert, das ist die Neues Leben, die Bibel. Diese beiden sind gut für Deutsch. Wenn ihr Schwierigkeiten habt mit manchen Passagen, manche Bibelpassagen aus dem Alten und Neuen Testament sind nicht so leicht zu verstehen, was geschrieben ist, sondern wie es geschrieben ist. Und so könnt ihr zum Beispiel auch ins Englische gehen, wenn euch das leichter fällt. Und da ist eine gute Übersetzung, das ist die NASB, das ist die New American Standard Bible 1995. Die ist super. Das NASB 1995 ist gut. Die ESV, die English Standard Version. Oder auch die paraphrasiert die NLT, the New Living Translation. Und die New Living Translation ist eben im Prinzip ähnlich, nicht deckungsgleich, aber ähnlich mit Neues Leben, die Bibel. Ja? Also ich ermutige euch, nutzt mehrere dieser Bibelübersetzungen und das hilft euch dann, bestimmte schwierige Passagen besser zu verstehen. Ja? Also, die Schrift durchsuchen. Und lieber Jesus, wir danken dir. Wir wollen heute ein ganz anderes Gebet sprechen. Und hier ist ein Gebet, was wir sprechen wollen. Und es geht so. Vertrau auf Gott, verlier nicht den Mut, mit Christus im Herzen ist alles gut. Gott segne dieses Wort. Ich sage es nochmal, vertrau auf Gott, verlier nicht den Mut, mit Christus im Herzen ist alles gut. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.